dich manchmal, was du da eigentlich tust. Du fühlst dich dem System, wie du es machst. Du und ich und der da drüben, wir üben uns im Lügen. Belügen Nachbarn und uns selbst. Du verrätst deine Gefühle immer dann, wenn du dich verstellst. Negatives Gleichgewicht mit Menschen ohne Gesicht, die sich drängen im Irrlicht, dicht an dicht, vom Teufelskreis gefangen gehalten. Bricht keiner aus, um es neu zu gestalten. Was bleibt, ist unsere unbewegte Zeit. Mitleid ist ein Fremdwort, Betrug wird groß geschrieben. Bei Ehrgeiz und bei Konkurrenz wird völlig übertrieben. Alle kennen nur noch Stress, wahre Gefühle sind tabu. Damit ich das Leid der anderen vergesse, hör ich ihnen nicht mehr zu. Negatives Gleichgewicht mit Menschen ohne Gesicht, die sich drängen im Irrlicht, dicht an dicht, dicht an dicht, vom Teufelskreis gefangen gehalten, bricht keiner aus, um es neu zu gestalten. Was bleibt, ist unsere unbewegte Zeit. Erlangst du dann dein Ziel und schaust dich an wie trist,